Die ersten versklavten Afrikaner waren zwar schon kurz nach Kolumbus' Landung auf Hispaniola an der amerikanischen Küste eingetroffen, aber erst im 16. und 17. Jahrhundert, als die Zuckerrohrplantagen in der Karibik und der Neotropis vergrößert wurden und sich die Königshäuser Spaniens und Portugals 1580 zur Iberischen Union vereinigten, wurden afrikanische Arbeitskräfte in zunehmend größerer Zahl verlangt und beschafft. Zwischen 1550 und 1650 hatten Schiffe von der Iberischen Halbinsel bereits über eine 500.000 versklavte Amerikaner in die amerikanischen Kolonien transportiert. Verschiedene Formen der Sklaverei hatte es zwar auch schon früher in Gesellschaften auf der ganzen Welt gegeben, der neue von Europa ausgehende Handel war aber auch durch zwei bedeutende Veränderungen charakterisiert. Erstens wurde die Versklavung zu einer globalen Branche, die auf der Gewalt gegen Menschen aus dem mittleren und südlichen Afrika und Gewalt gegen tropische Landschaften basierte. Und zweitens griff sie zwar auf vorhandene wirtschaftliche Strukturen und politische Konflikte zurück, aber die Gewinne und Geldströme, die aus der zunehmend gefühllosen, mechanistischen, profitorientierten Nutzung des expandierenden Handels mit versklavten Arbeitskräften erwuchsen, waren vorwiegend in den Händen von Europäern. Die Arbeit mit Zuckerrohr war berüchtigt. Sie erforderte ständige Aufmerksamkeit, große Anstrengung und tropisches Holz. Die Weiterverarbeitung barg außerdem Gefahren beim Kochen und bei der Destillation. Hinzu kamen Misshandlungen, Mangelernährung und schlechte hygienische Verhältnisse, die den versklavten Menschen von den Plantagenbesitzern aufgezwungen wurden. Die Belastung der Neuankömmlinge an den Küsten der Neotropis war so groß, dass viele versklavte Menschen sich innerhalb weniger Jahre zu Tode schufteten. Und doch steckte das Geschäft noch in den Kinderschuhen. Im 17. Jahrhundert produzierten Zuckerrohrplantagen an der von Portugiesen beherrschten brasilianischen Küste, so in Pernambuco und Bahia, den größten Teil des nach Europa exportierten Zuckers. Das wollten andere europäische Staaten ändern. Die niederländische Westindien-Kompanie, die zunächst vergeblich versucht hatte, die Kontrolle über die neu entstehende Zuckerküste zu gewinnen, mischte sich mit anderen Mitteln in das lukrative Geschäft ein. Sie investierte in die gezielte Verschiffung versklavter Menschen von Afrika in die Karibik, wo sie auf den Plantagen anderer Eigentümer arbeiten sollten. Ende des 17. Jahrhunderts hatte das britische Kolonialreich eine Reihe von Inseln in der Karibik in Besitz genommen, die von den Spaniern wegen mangelnder wichtiger Ressourcen vernachlässigt worden waren, darunter Jamaika, Antigua, St. Kitts und Nevis und auch Barbados. Die Briten richteten hier Kolonien ein, aber nicht als Siedlungen oder Herrschaftsgebiet, sondern zur Zuckergewinnung. Das Konzept der Zuckerrohrplantagen basierte auf Sklaven als beweglichem Hab und Gut sowie auf tropischen Landschaften zur Gewinnmaximierung. Frankreich gründete auf ähnlichen wirtschaftlichen Grundlagen eine Kolonie in Saint-Dominique, dem heutigen Haiti. Die Briten gingen zwar schon im 16. Jahrhundert in Westafrika gelegentlich auf Sklavenjagd, aber erst im 17. und 18. Jahrhundert waren die British Royal African Company und eine Reihe französischer Unternehmen bestrebt, größere Kontrolle über die Arbeitskräfte auf den Plantagen zu gewinnen. Dazu spezialisierten sie sich zunehmend auf den Handel mit versklavten Afrikanern und stellten das iberische und niederländische Monopol in Frage. Zur gleichen Zeit dienten rassistische Theorien, unterstützt von berühmten Philosophen, dazu, einen Zusammenhang zwischen dem Konzept der Sklavenarbeit und dem Äußeren von Afrikanern herzustellen und im gesellschaftlichen und kulturellen Diskurs in England zu zementieren. Im 18. Jahrhundert hatte sich der Dreieckshandel, wie er genannt wurde, mit seinem Bedarf an Arbeitskräften über den gesamten afrikanischen Kontinent ausgedehnt, und Afrikaner wurden im Rahmen einer wirtschaftlichen Expansion, die weit über Zuckerrohrplantagen und den Atlantik hinausging, zum Beispiel Bergbau sowie andere Nutzpflanzenmonokulturen, auch in europäische Kolonien und Unternehmen in Nord- und Südamerika, Südasien und in der Pazifikregion transportiert.